Die Bevölkerungsentwicklung war also gegen Petrosino. Das Italian Squad war eine dünne atlantische Verteidigungslinie gegen eine von Osten heranrollende Welle, die niemals brach, sondern stets höher wuchs. Viele Beobachter waren der Ansicht, dass NYPD habe das Squad nur als Feigenblatt aufgestellt, verweigere ihr jedoch die nötige institutionelle Unterstützung. Viele sahen darin einen schalen Sieg, schrieb ein Historiker, nichts als eine PR-Maßnahme. Während Petrosino seine Männer über die Feinheiten im Umgang mit dem Bund aufklärte, drängte er auf Mittel für ein richtiges Büro. Irgendwann war McAdoo einverstanden. In 300 Mulberry sollte der Detective seine Einheit zwar nicht unterbringen, er durfte aber Räumlichkeiten in 175 Waverly Place mieten, im heutigen East Village. Möglich auch, dass Petrosino selbst um Abstand zu den Iren gebeten hatte. Nun trug er alle Ausstattung zusammen, die er finden konnte, ließ ein paar alte Schreibtische ins Büro schleppen und hängte ins Fenster ein Schild mit der Aufschrift »Immobilien«. Wer sich tatsächlich für Grundeigentum in der Gegend interessierte, wurde natürlich leise abgewiesen. Das Schild diente nur zur Tarnung für die echte Arbeit des Italian Squad. Als der Trupp sich eingerichtet hatte, schickte die New York Times einen Reporter zu einem ausführlichen Interview mit dem Chef der exotischen neuen Einheit. Er beschrieb den Mann, der ihn erwartete. Die Augen sind klug wie die eines Studenten. Meist liegt ein gütiges Leuchten darin, bei dem man sich gleich wohlfühlt. Sie laden zu Vertraulichkeit ein, und wenn die schmalen Lippen sich zu einem Lächeln weiten, drängt sich einem leicht der Eindruck auf, dass man mit einer freundlichen, besonnenen Person spricht, die nur das Beste für einen will. Zum Einstieg führte Petrosino den Reporter durchs Büro. An den Wänden hingen Fotos italienischer Krimineller. Auf einem Holztisch lagen von dem Squad konfiszierte Waffen, Stilette, Revolver, Totschläger. Der Detective hielt dem Journalisten etwas hin, das aussah wie ein Bleistiftspitzer. »Sehen Sie sich das an«, sagte er. Tatsächlich handelte es sich um ein Messer, das einem Erpresser abgenommen worden war. Nach dem kleinen Rundgang setzten die beiden sich zum Interview, und der Reporter fragte Petrosino, wie er gedenke, den Bund der Black Hand zu zerschlagen. Die Antwort des knallharten Detective überraschte ihn womöglich. »Durch Aufklärung«, sagte Petrosino und führte aus. »In den italienischen Vierteln New Yorks brauchen wir eher Missionare als Detectives. Missionare, die zu den Neuankömmlingen gehen und ihnen unseren Staat erklären. Was den italoamerikanischen Bürger aufhält, ist das Unwissen über die Segnungen, die er in diesem Land erfahren könnte. Sie kennen ihre Grundrechte nicht. Sie kennen nicht einmal die ruhmreiche Geschichte der Republik.« Selbst während er dieses neue Experiment zur Verbrechensbekämpfung auf den Weg brachte, hielt Petrosino daran fest, dass Polizeiarbeit nicht ausreichte. Die Italiener fühlten sich nicht als Teil Amerikas. Sie brauchten Lehrer, Botschafter, Sozialarbeiter. Der Detective bemühte sich zu unterstreichen, dass seine Landsleute nicht weniger freiheitsliebend als die Amerikaner waren, aber nicht recht wussten, wie Amerika funktionierte und ob man dem System überhaupt trauen durfte. Die Amerikaner bat er dringend um Geduld. Der durchschnittliche Italiener, sagte er, arbeitet schwer, braucht nicht viel zu seinem Glück, er freut sich an schönen Dingen und schickt seine Kinder auf die Schule. Er ist es wert, dass man ihn aufklärt. Der Journalist reichte seine Story ein. Ein Redakteur versah sie mit einer knackigen Schlagzeile. Petrosino stand da, Detective und Soziologe. Jeden Vormittag kamen die Männer des Italian Squad in Arbeiterkleidung nach 175 Waverly, auf den Köpfen die breitkrempigen Filzhüte, die unter den Contadini damals Mode waren. Ihr Chef ging die vielen hundert Hinweise seiner Infami durch und teilte sie unter den Detectives auf. Allein oder zu zweit verließen sie das Gebäude und schlenderten die Waverly hinab ihren Aufgaben entgegen, getarnt als Arbeiter, die Mietwohnungen renovieren sollten.